Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, liebe Freunde, eben wurde mir die Ehre zuteil, die Ulrich-von-Hutten-Medaille überreicht zu bekommen. Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung und danke dem GfB-Vorstand herzlich. Weiß ich doch zu gut, was sich damit verbindet und welche hervorragenden Persönlichkeiten damit in der Vergangenheit geehrt wurden. Ich danke ebenso Herrn Dr. Jebens für die anerkennenden Worte, die mich erfreut haben, wenn es auch oft hohe Worte waren. Bei dieser Gelegenheit danke ich auch meiner Frau Gisela, ohne die vieles ich hätte gemacht werden können. Lassen Sie mich zum Dank einleitend einige persönliche Worte sagen, bevor ich zu zwei grundsätzlichen Fragen komme, die mir für die Erneuerung unseres Volkes wichtig erscheinen. Ich hatte, wie vorhin schon erwähnt wurde, das Glück, in den entscheidenden und prägenden jungen Jahren neben einem nationalen Elternhaus einem Bund der Jugendbewegung anzugehören. Auf den Großfahrten ins Ausland wuchs die Liebe zu meinem Volk. Eigentlich wollte ich Geschichte studieren, merkte aber noch früh genug, dass das mit meinen Erkenntnissen und Überzeugungen nur schwer vereinbar sein werde, wenn ich bei meinen Anschauungen bleiben wollte. So wählte ich die scheinbar unpolitische Physik, studierte aber nebenbei fast ebenso wie Geschichte und Philosophie. Doch dem Schicksal konnte ich durch diese Wahl auch nicht entgehen. Als junger Assistent an der Universität Heidelberg erlebte ich 1964 den Deutschlandbesuch des amerikanischen Revisionisten David L. Hoggan in der Neckarstadt. Der gemietete Vortragssaal in der Heidelberger Stadthalle wurde kurzfristig gekündigt, aber ich hatte das Glück, noch einen Platz auf dem als Ersatz gewählten Boot der Heidelberger Weißen Flotte zu bekommen und Hoggans Ausführungen anzuhören. Anschließend lernte ich die intolerante deutschen Historiker kennen gegenüber diesem amerikanischen Gast, weil dieser sich für die historische Wahrheit für Deutschland einsetzte. Doch diese historische Wahrheit wollten die bundesdeutschen Geschichtswissenschaftler ja gar nicht kennenlernen. Sie wollten im Auftrag der Sieger deren falsches, Deutschland unberechtigt belastendes Geschichtsbild durchsetzen. Als dann kurz darauf der nationale Aufbruch der NPD kam, der zunächst so vielversprechend erschien, kam ich, ohne das erstrebt zu haben, allein wegen des guten Ergebnisses in der Neckarstadt Heidelberg zu einem Mandat im Landtag in Stuttgart und konnte dort 4 Jahre wirken, insbesondere Gesamtschulen und Gesamthochschulen im Lande verhindern. Obwohl ich dadurch in den politischen Kreisen des Landes bekannt wurde, wurde ich anschließend als Dozent für Mathematik an die Fachhochschule Nürtingen berufen. Doch das Schicksal wurde es wieder anders. Schon nach wenigen Wochen schossen sich die Massenmedien auf mich ein und ich wurde auf Druck der Linken als ein, wie es hieß, Verderber der Jugend und Bedroher der inneren Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland im Hochschuldienst entlassen. Der englische Richter am Straßburger Menschengerichtshof fragte dann auch bei der mündlichen Verhandlung meines Falles den Vertreter der Bundesrepublik, warum denn die Bundesrepublik während der Jahre meiner Lehrtätigkeit nicht untergegangen sei. Nach der erfolgten Entlassung konnte ich dann wieder Zeit für die Geschichte finden und ich konnte mich für sie einsetzen. Das Schicksal geht eben auf seltsame Wege, aber ich konnte ihm nicht mehr entgehen. Lassen Sie mich nun zu einem mir wichtig erscheinenden Punkt für jede moderne nationale Politik kommen, zu den neuen Erkenntnissen der Humanwissenschaften vom Wesen des Menschen. Mein Umweg über die Physik und das Studium der Naturwissenschaften waren nicht umsonst gewesen, sondern sie sollten sich für die folgende Zeit sehr nützlich erweisen. Die modernen Naturwissenschaften hatten nämlich gerade in der damaligen Zeit, in den 50er bis 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts, einen Durchbruch in unserer Kenntnis von Menschen erzielt und hatten damit einen Umbruch in der Begründung des modernen Weltbildes vorbereitet. Namen wie Konrad Lorenz, Ludwig von Bertalanffy, Ernst Mayr, Gerhard Vollmer oder Rupert Riedel in Deutschland, im Ausland Hans-Jürgen Eysenck oder Arthur Jensen standen für diese Entwicklung in den Humanwissenschaften. Die herausragenden Forscher aus diesem für die Gesellschaft so wichtigen Bereich waren fast alles Deutsche. Ihre Forschungsergebnisse aus der Systemtheorie, der Verhaltensforschung, der Biologie samt Vererbungslehre und aus der Erkenntnistheorie bestätigten die konservative deutsche Weltanschauung, etwa eines Nikolai Hartmann, Erwin Guido Kolbenheier oder Arnold Gehlen. Was vorher von Denkern und Fachgelehrten über das Wesen des Menschen instinktiv geahnt worden war, konnte jetzt wissenschaftlich bewiesen werden. Die Naturwissenschaften konnten also als eine Art Scheidewasser zwischen lebensrichtigen Anschauungen und lebensfeindlichen Ideologien benutzt werden. Nach diesen Erkenntnissen der modernen Humanwissenschaften ist der Mensch eben kein Einzelwesen, kein liberales Individuum ohne Beziehung zu anderen Menschen. Er braucht vielmehr zu seinem Leben von der Wiege bis zum Grabe natürliche, organisch in Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden gewachsene Systeme, sogenannte offene Fließgleichgewichte, wie die Familie oder das Volk. Manche Verhaltensnormen sind erblich vorprogrammiert und instinktiv festgelegt. Der Mensch kommt eben nicht als leeres Blatt, als Tabula rasa auf die Welt, sondern bringt schon für seine Entwicklung Wichtiges mit. Der Mensch ist von Natur aus ein Kulturwesen, das Traditionen und Institutionen in seinen Gemeinschaften benötigt. Hohe Kultur verlangt hochgradig gegliederte Hierarchien auf allen Bereichen. Nicht überall ist nämlich Demokratisierung sinnvoll oder gar zweckmäßig. Wie die körperlichen Merkmale werden auch die geistigen Fähigkeiten vererbt und von den Eltern an die Kinder weitergegeben. Zur richtigen Entfaltung der Anlagen gehört ein entsprechendes Bildungswesen, das nicht auf dem Dogma der Gleichheit beruhen darf, sondern die Unterschiede berücksichtigt und Anforderungen stellt. Antiautoritäre Erziehung, ein Lieblingsbild der 68er, und die Förderung der Leistungsverweigerung sind eben ein Verbrechen am jungen Menschen. Der Anthropologe Arnold Gehlen legte dar, dass, wenn die Institutionen und Traditionen einer Gemeinschaft zerstört werden, der Mensch unsicher wird, dass er affektbetont, haltlos wird, dass dann das Chaos ausbricht. Er schrieb, ich zitiere, die Institutionen wirken wie Stützpfeiler und wie Außenhalte. Zerschlägt man die Institutionen eines Volkes, dann wird die ganze elementare Unsicherheit, die Ausatmungsbereitschaft und Chaotik im Menschen freigesetzt. Und wenn man die Stützen wegschlägt, primitivisieren wir sehr schnell. Und genau das müssen wir heute auf allen Ebenen feststellen. Man braucht nur die Bildzeitung oder das Fernsehprogramm anzuschauen. Im Auftrag der Siegermächte wurden und werden im Rahmen der noch andauernden Umerziehung die maßgebenden Institutionen in Deutschland zerstört. Preußen wurde aufgelöst. Die preußischen Tugenden wurden abgeschafft. Die Theater, die nach Schiller moralische Anstalten sein sollten, wurden zu unmoralischen Zentren. Und die Ideale und Vorbilder suchende Jugend wurde den Open-Air-Massenhysterien, dem schrankenlosen Ausleben, der Lustmaximierung, den Drogen und dem Aussteigertum überlassen. Denn anstatt diese erwähnten naturgegebenen Prinzipien anzuerkennen und sie zur Grundlage ihrer Politik zu machen, führten die, in Anführungszeichen, politisch relevanten Kreise mit den Umerziehern nach dem letzten Kriege mit Hilfe der Sieger ihr neomarxistisches oder liberales Menschenbild wieder ein, das in der Zwischenzeit bereits als überholt und falsch erwiesen worden war. Sie beachteten nicht, dass ihre Programme auf falsche Voraussetzungen beruhten, dass ihre Ideologien menschenfeindlich waren, weil sie gegen die Natur und das Wesen des Menschen verstoßen. Weil diese Vorstellungen aber auf Befehl der Alliierten eingeführt wurden, beherrschten sie die Öffentlichkeit. Und viele gaben sich den Herrschenden ihr Lehren hin. Das hatte dann die Folgen, dass die Missstände unserer Zeit in unserer Gesellschaft, etwa auf dem Bereich des Schulwesens seit den linken 70er Jahren, immer größer wurden. Deutschland, früher die Bildungsrepublik schlechthin, mit einem weltweit beneideten Ausbildungswesen, wurde inzwischen nach Zerstörung eben dieses Hochschul- und Schulwesens unter der linken Herrschaft langsam zum bildungspolitischen Entwicklungsland. Wirklichkeitsfremde Ideologien mit Dogmen umstellen eben den geistigen Horizont der für die Bildung heute Verantwortlichen. Und das eigentlich Perverse daran ist, dass die Linken ihre menschenfeindliche und lebenswidrige Ideologie als Aufklärung, als etwas Fortschrittliches ausgeben. Die Neomarxisten, vor allen Dingen die Schüler der berühmten Frankfurter Schule mit ihrer sogenannten kritischen Theorie, gaben und geben ihr wieder überholtes Weltbild und ihre Unduldsamkeit gegen Andersdenkende als Aufklärung auf. Dabei handelt es sich in Wirklichkeit um etwas längst Anachronistisches, etwas längst Überholtes, um ein noch mit bereits naturwissenschaftlich widerlegten Dogmen zu verteidigen das Weltbild. Unter dem Mantel der Aufklärung und mit dem Anspruch moralischer Begründung wurden und werden etwa von Jürgen Habermas Gegenaufklärung betrieben. Es wird die wirkliche Aufklärung mit der Macht der Herrschenden wirksam verhindert. Es wird die Meinungsfreiheit aufgehoben. Es werden Begriffe umfunktioniert. Es wird dem modernen Zeitgenossen etwas abgestanden, etwas wissenschaftlich längst Überholtes, vorgesetzt. Und es wird von der politischen Korrektheit fanatisch verteidigt. Wer diesen linken Vorstellungen nicht zustimmt, wird nach der Lehre von der repressiven Toleranz ausgegrenzt, wird totgeschwiegen, wird zur Gesellschaft und politischen Unperson, wird als Rechtsextremist diffamiert, wird dem gewalttätigen Pöbel ausgeliefert. Und da in großen Teilen unserer Jugend fast nichts anderes angeboten wird, fällt die junge Generation auf den Schienen herein, wie bei der Renaissance des Marxismus kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Die öffentliche Meinung ist die veröffentlichte Meinung der deutschgeschalteten Medien, die sich freiwillig als Selbstzensur auferlegen und den politisch Korrekten hulen. Selbst ein Günter Grass musste vor kurzem am eigenen Leibe feststellen, dass die Massenmedien der Bundesrepublik gleichgeschaltet seien. Große Teile der Jugend heute sind zu bedauern, weil sie nur dieses Unnatürliche vorgesetzt bekommen und wirksam von allem Deutschen, allen Traditionen bewusst ferngehalten werden. Ihre Sehnsucht nach Idealen und Formbildern wird schrecklich missbraucht. Daher ist eine wichtige Aufgabe für die moderne, naturwissenschaftlich abgesicherte rechte Welt, sich einzusetzen und die Jugend darüber aufzuklären. Diese Aufgabe lohnt sich sehr und ist auch heute noch des Schweißes der Edlen wert. Der Jugend diese zeitlosen rechten Anschauungen und Werte zu vermitteln, ist ebenso für die eigene Person eine lohnende, dankbare und mit Freude erfüllende Aufgabe. Hier geht es heute um den Kampf der Kulturen, den Kampf um die Weltanschauung. Die Teilnahme daran ist eines der spannendsten Abenteuer unserer Zeit. Und mit dem vorhin genannten, nicht widerlegbaren modernen Wissen der Naturwissenschaften ist jeder in der Lage, seine Meinung erfolgreich zu verteidigen. Auch die Gesellschaft, unsere Gesellschaft wandte sich dem zu, wovon die Kongressberichte aus den 60er und 70er Jahren und 80er Jahren Beweis ablegen. Ich möchte noch einen zweiten Punkt anschneiden, der ebenfalls bei den Versuchen einer Erneuerung unseres Volkes nicht übergangen werden darf, nämlich die Erkenntnis der augenblicklichen Lage unseres Volkes. Denn dieses beschriebene moderne Wissen vom Menschen und seinem Leben in Gemeinschaften zu besitzen, genügt noch nicht. Man darf sie nicht mit der Erkenntnis um die eigene geistige Überlegenheit zufrieden zurückziehen und sich in sein Kämmerlein zurückziehen. Es lohnt sich nicht mehr, über Weltbilder zu streiten und sich ein lebensrichtiges Menschenbild einzusetzen, wenn in absehbarer Zeit kein deutsches Volk mehr da ist, das sie vertreten kann. Wenn das deutsche Volk ihren Weg in den Untergang vollzogen hat, wenn die Todesspirale des deutschen Volkes am Ende angekommen ist. Zu dem theoretischen Wissen um die Richtigkeit der eigenen modernen Weltsicht muss noch die Erkenntnis der gegenwärtigen Not unseres Volkes hinzutreten. Unser Volk ist heute erstens besonders bedroht vom Geburtenschwund und von der mit der Einwanderung der Ausländer verbundenen Überfremdung. Jahrzehntelang wurden die Einwanderungen von Millionen Fremden erlaubt und gefördert. Es handelte sich um eine massive Landnahme, wie der Verhaltensforscher Irenaeus Eibelfeld schon vor Jahren zutreffend feststellte. Mit den erzwungenen Vertreibungen aus den deutschen Ostgebieten, östlich von Oder und Neiße, wurde in Deutschland 1945 schon ein Viertel ihres Volksbodens entraubt. In den letzten Jahrzehnten bis heute haben die deutschen Regierungen weiter mehr als ein Zehntel unseres Landes freiwillig und ohne Notwendigkeit an Ausländer abgetreten und es damit Angehörigen anderer Völker überlassen. Das ist ein weltgeschichtlich einmaliger Vorgang. Und die Berliner Regierung lässt weitere Hunderttausende in unser Land hinein und lässt deren Familien nachziehen, sodass Wohngebiete in den deutschen Großstädten entstehen, fast exterritoriale Gebiete, in denen deutsches Recht nicht mehr gilt und in die hineinzugehen, die deutsche Polizei kaum noch wagen kann. Die von Gutmenschen noch immer verteidigte Integration ist schon längst gescheitert. Es mehren sich bürgerkriegsähnliche Zustände, wie kürzlich in Köln. Unser Volk ist zweitens durch die Ausplünderung unseres Wohlstandes im Rahmen der Eurokrise bedroht. Hier ist es schon vor Jahren hieß es schon vor Jahren in Frankreich, Maastricht ist Versailles ohne Krieg. So wird mit dem Euroschirm, in dem wir Deutsche wie immer in der EU den höchsten Beitrag einzahlen, unsere wirtschaftliche Zukunft zerstört. Wenn Hunderte von Milliarden zur Sicherung bankrotter Volkswirtschaften verschenkt werden, statt in zukunftsträchtige deutsche Unternehmen investiert zu werden, schadet das unserem Volk und seiner Zukunft ganz wesentlich und wirft es im Konkurrenzkampf der Völker stark zurück. Ein Super Versailles steht uns bevor. Früher wurden militärische Kriege ausgefochten, um an den erarbeiteten, ersparten Reichtum eines Landes zu kommen. Heute werden durch bewusst erzeugte Finanzkrisen ganze Volkswirtschaften ruiniert und den großmütigen Hilfern wird den in einer ganzen Generation erarbeiteten Wohlstand weggenommen. Das wirkt so ähnlich wie der Raub an deutschen Patente und Gebrauchsmus durch die Siege nach 45. Unser Volk ist drittens durch die Zerstörung seiner Kultur und die Verbildung seiner Seele beraubt worden. Die Mehrheit singt nicht mehr. Sie kann nicht mehr anregend feiern. Sie ist für tiefere Empfindungen unvorbereitet. Sie kennt die eigene Geschichte nicht mehr. Die Lehrer sind keine Kulturvermittler mehr. Das eigentliche und wesentliche Deutsche ist heute schon oftmals der Verfassungswidrigkeit verdächtig. Ein deutscher Kreis etwa wird schon als belastet angesehen, nur weil das Wort Deutsch in seinem Namen vorkommt. Eintreten für Deutschland, früher das Selbstverständliche aus der allgemein vorhandenen Vaterlandsliebe, ist heute rechtsextrem. Die Kunst wurde durch einen Miserabilismus ersetzt. Die preußischen Tugenden mussten der verordneten Lustmaximierung weichen. Es war und ist immer noch das erklärte Ziel der Umerziehung aus dem deutschen Volke, der Dichter und Denker, der Forscher und Erfinder, eine ganz andere Bevölkerung zu machen, nämlich Anhänger des westlichen Multikultur-Unsinns, des glatten Materialismus. Dazu wurde in den Parteien eine Führungselite, in Anführungszeichen wieder, herangezogen, die sich in Sühne und Reue ergeht und sich von anderen schamlos ausnutzen lässt. Die Verhältnisse stehen Kopf. Wer sich für sein Volk und seine Heimat, dessen Tradition und Geistigkeit einsetzt, wird verfolgt. Wer aber Deutschland Verrecke ruft und danach handelt, der hat sich für Höheres qualifiziert und dem stehen alle leitenden Stellen auch an den Hochschulen offen. So bekannte eine junge Landtagskandidatin der Linken in Sachsen vor nicht langer Zeit: Ich bin Landesverräterin. Ich liebe und fördere den Volkstod. Noch immer steht zwar im Strafgesetzbuch, im Paragraph 94, dass Landesverrat ein Straftatbestand ist. Doch Landesverräter werden heute ja allgemein geehrt. So könnte man mit Friedrich Franz von Unruh in deine Klage um Deutschland einstimmen. Aber Klagen allein nützt nichts und führt auch nicht weiter. Eine Gesamterneuerung ist notwendig, und zwar aus dem deutschen Geiste heraus, ähnlich der, die vor den Freiheitskriegen gegen Napoleon von der deutschen Bewegung, den deutschen Idealismus, von Kant, Fichte und Schelling entwickelt wurde. Dazu gehörte es, die deutschen Traditionen wieder zu erwecken, sie an die Jugend weiterzugeben. Unser Volk hat in seiner wechselvollen Geschichte, vor allen Dingen wegen seiner ungeschützten Lage in Mitteleuropa, größere Höhen und Tiefen als andere Völker erlebt, wenn auch selten einen solchen Tiefpunkt wie heute. Die Deutschen haben es besonders schwer mit den zahlreichen Nachbarn. Die Randstaaten unseres Kontinents, die sich unter dem Schutz der deutschen Kaisermacht seit dem Mittelalter als eigene Staaten und Völker entwickelten, haben sich in unverständlicher Verblendung gegen die Mitte verbunden. Sie wandten sich gegen die Mitte, die dem Abendland diente und seine geistigen Grundlagen geschaffen hat. Friedrich Hebbel schrieb am 1. April 1860 in sein Tagebuch: Es ist möglich, dass der Deutsche einmal von der Weltbühne verschwindet, denn er hat alle Eigenschaften, sich den Himmel zu erwerben, aber keine einzige, sich auf Erden zu behaupten. Alle Nationen hassen ihn, den Deutschen nämlich, wie die Bösen den Guten. Wenn es ihnen auch wirklich einmal gelingen sollte, ihn zu verdrängen, wird ein Zustand entstehen, in dem sie ihn wieder mit den Nägeln aus dem Grabe kratzen möchten. Soweit Hebbel. Das kann auch etwas trösten, indem es hoffen lässt, dass die anderen Völker endlich den Wert der Deutschen für sich auch erkennen und nicht zulassen, dass er Selbstmord begeht, weil sie ihn dringend brauchen. Fast 1000 Jahre hat das Heilige Römische Reich Deutsche Nation in Europa für eine abendländische Grundstruktur gesorgt, hat es die europäische Rechtsordnung und ein Sittengesetz entwickelt, war der deutsche Kaiser der Gubernator, der Lenker Europas, hat er es gegen die zahlreichen Angriffe aus dem Osten verteidigt. Unter dem Schutzschirm des Reiches konnten sich die Randstaaten entfalten und zu ihrer individuellen Reife kommen. Wenn heute eine Europa-Idee fruchtbar sein soll und zu ihrer individuellen Reife kommen soll, nach einer solchen wird ja gestrebt und immer noch gesucht, dann muss sie auch aus dem europäischen Geist, darunter aus dem Reichsgedanken erwachsen und nicht aus dem Brüsseler Materialismus und der dort herrschenden Korruption. Die Natur ist gerecht und ist auch oft grausam. Man muss ihre Grundlagen und Gesetze anerkennen und auf ihr sein Handeln aufbauen. Die Völkerbiologie hat dazu Entscheidendes erforscht. Völker können sterben und sind in der Geschichte auch vergangen. Aber das geschah selten durch Liquidierung, durch die Sieger, sondern meist, wenn die Völker ihre Kultur, ihre Sprache aufgaben und das Weltbild der Sieger annahmen, wenn sie geistig sich aufgaben, wenn sie in eine Atmosphäre der Sterblichkeit hinabsanken. Das Leben setzt sich auf die Dauer durch. Linke Ideologien und Utopien richten sich in der Praxis auf die Dauer von selbst, auch wenn sie, wie schon 45 wissenschaftlich belegt und widerlegt, nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Siegern, mit ihrer ganzen Armee von Politologen aus den USA bei uns wieder eingeführt wurden. Der Zusammenbruch des Ostblocks und die gegen Widerstände auch aus Bonn erfolgte kleine Wiedervereinigung sind solche Überraschungen, die die Geschichte immer wieder bereit hat. Was ist deswegen zu tun? Auch wenn es manchen Älteren bereits als eine vergebliche Lebensmühe erscheinen kann, noch Widerstand gegen den Zeitgeist und gegen den Niedergang unseres Volkes zu leisten, und sie meinen, dass der sogenannte Point of No Return für die Auflösung Deutschlands schon überschritten sei, so ist es dennoch notwendig, in diesem Kampf der Weltanschauungen, und darum geht es ja, Partei zu ergreifen, das eigene Weltbild zu vertreten und nicht der manipulierten Masse zu folgen. Einmal ist es nämlich die natürliche Pflicht jedes Bürgers, für sein Volk und Vaterland einzutreten, wie es in allen anderen Nationen selbstverständlich ist, den Deutschen aber nach 45 aberzogen wurde. Wer seinem Volk dient und es erhält, dient auch der Menschheit am besten und nicht die fanatischen Weltbürger und Gutmenschen mit ihren Weltverbesserungsideen und scheinbar moralischen Ideologien. Aber wer der Herrschenden nimmt noch auf das deutsche Sittengesetz Bezug, das in Artikel 2 des Grundgesetzes als verbindlich für Deutschland zu Recht genannt wird? Auch der neue Bundespräsident wagte es ja bisher nicht, das Notwendige zu fordern, und er verhielt sich gut angepasst. Dass er im Übrigen bei seiner Rede über die erfolgte Betonung der Freiheit nicht Kant oder Fichte oder den deutschen Idealismus erwähnte, beweist weiter, dass ihm die notwendige geistige Tiefe und das Wissen um den deutschen Geist fehlt. Zum Zweiten ist es eine gewisse stärkende Genugtuung, Befriedigung zur Gruppe der Modernen, der politisch Unkorrekten und zu den Menschen zu gehören, die auf der Höhe der Zeit stehen, die ein wissenschaftlich abgesichertes Weltbild vertreten und nicht veralteten und widerlegten Ideologien nachlaufen. Drittens hat es die jetzt lebende Generation, den Vätern und Großvätern zu verdanken, dass sie überhaupt nach Krieg und Nachkriegszeit heute wieder hier leben kann. Daher stehen wir in der Schuld der früheren Generation, denn was sie im Krieg und danach meist freiwillig für Volk und Heimat leisteten, ist einmalig, und das sollten wir nicht vergessen. Viertens haben gerade die Deutschen aus der Geschichte, in der sie fast ein Jahrtausend Ideengeber und Vorbild für Europa waren, die Verpflichtung, ihren Beitrag auch weiterhin zu leisten. Sie können das nicht, wenn sie vorher aussterben. Diese frühere Rolle sollte die nachwachsende Generation wieder wahrnehmen und sich dieser Aufgabe stellen. Fünftens ist es nach dem bedeutenden Anthropologen Arnold Gehlen Wahnsinn, sich in der Lüge einzurichten. Der Einzelne läuft dann Gefahr, seine Seele zu verlieren. Zur Therapie des jetzigen Zustandes schrieb der Massenpsychologe Hans Dominislav in seinem großartigen Buch Die Seele des Staates. Ich zitiere: Alles hängt von der Wiedererweckung eines überzeugenden vaterländischen Gemeinschaftsbewusstseins ab. Es ist der einzige Motor, der den materiellen, persönlichen Egoismus einzuengen und uns zu einem höheren Menschen zu verführen vermag. Und an anderer Stelle stellt er fest, ohne Nationalbewusstsein ist kein Volk lebensfähig, auch wenn sich dies nur auf die innere Ordnung und die Verteidigung der Existenz nach außen bezieht. Nicht großes Klagen schafft eine Besserung, sondern Huttens Wort, ich hab's gewagt, das Leitwort, dem sich auch unsere Gesellschaft gewidmet hat. Selbst in scheinbar aussichtslosen Lagen gilt das Lutherwort. Und wenn ich gleich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich doch heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Gehen wir also ans Pflanzen unserer Apfelbäumchen, jeder auf seine Art und an seinem Ort, aber mit dem gemeinsamen Ziel der Erhaltung unseres Volkes.